WDR 3 Hörspiel. Heute mit Sascha Zien. Schönen guten Abend. 2014 ist der letzte Ramone gestorben. Tommy Ramone, der Schlagzeuger der legendären New Yorker Punkband Ramones. 10 Jahre früher, 2004, ist Gitarrist Johnny Ramone gestorben. Morgen wäre der 70 Jahre alt geworden. Wir gucken heute im WDR3-Hörspiel zurück auf die Geschichte der Punk-Gründerväter, die eigentlich ganz normale Popmusik machen wollten und den Punk eher so zufällig erfunden haben. Today Your Love, Tomorrow Tomorrow the World heißt das Doku-Hörspiel von Veit König. Gabba Gabba Hey. This is New York City, isn't it? Yes. Oh! We love New York City. Some of us are living here. This is a beautiful room. New York City has given us a lot of things, but the best thing it ever gave us was a punk rock group called the Ramones. Without whom a lot of people would never have gotten started, certainly us. Die Ramones haben eine Eigendynamik angenommen, die man wahrscheinlich so niemals für möglich gehalten hätte. I mean, I love the Ramones. First time I heard them, I realized, okay, this is it. Die Konsequenz, mit der die da ihren Stiefel durchgezogen haben. Die Tragik von den Ramones ist so ein bisschen, dass deren Einfluss, den sie wirklich hatten und bis heute haben, nicht so richtig anerkannt wird. Es gibt, glaube ich, keine Punkband bis heute, die den Ramones nichts zu verdanken hätte. The Ramones invented punk not because they knew how. But because they couldn't help it. Die haben sich ja nicht großartig verändert oder verbogen. They were just rock, you know, they were a rock band, rock and roll band. They were really just down to earth, normal guys from Queens. I always thought of the band as the ultimate all-American youth band. Unschuldiges Bild von so einer Band, die einfach das so ehrlich meint. They had all the power, all the rebelliousness, all the energy. And it shaped everything that came after it for 20 years. Diese Band hat es geschafft, weltweit so viele Fans zu generieren wie wahrscheinlich niemand anderes. Weil man denen einfach immer geglaubt hat, ne? Die sind so. Everybody wanted to see them live. They were out to conquer the world their way. I got black jeans on and sneakers. Fuck you. The Ramones were the real thing. And they were fucking excellent, you know what I mean? New York's ultimate punk rock band. Today your love, tomorrow the world. Today your love, tomorrow the world. Der Mythos Ramones. Ein Feature von Veit König. Back there. Joey, I love you. 13. Februar 2011. Staples Center, Los Angeles. Missverstanden. Eine der wichtigsten Bands der Rockgeschichte. Helden. Erfinder des Punkrock, das alles waren die Ramones und mehr. Und deswegen erhalten sie heute den Grammy für ihr Lebenswerk. Die Ramones sind mehr als eine Band, sie sind ein Phänomen. Und um dieses Phänomen zu verstehen, muss ich an den Anfang zurück. Boy and girl, the Ramones! Now I want to say something clear. 15. September 1974. Club CBGB's, Manhattan, New York. Und da sind sie also! Ja, das sind die Ramones! Das sind Joey, Johnny, Didi und Tommy Ramone. Wie? Alles Brüder? Ach Quatsch, die tun nur so! Die sind eher sowas wie eine Gang! Geben sich alle den gleichen Namen und ziehen alle das gleiche an? Ja, Mann! Zerrissene Jeans, T-Shirts, Lederjacken, Turnschuhe, das ist ihr offizielles Bandoutfit. Ziemlich stark, oder? Eine Gang. Naja, irgendwie stimmt das. Nach außen sind die Ramones eine Gang, eine Einheit. Aber dahinter stecken vier sehr unterschiedliche, sagen wir, individuelle Typen. Jeffrey Ross Hyman, genannt Joey Ramone, Sänger. 1,95 Meter groß. Leidet am seltenen Marfan-Syndrom. Zu erkennen an seiner extrem hageren Statur und den überlangen Gliedmaßen. Besonderes Kennzeichen, runde Brille. Hochgradig zwangsneurotisch und auch körperlich ziemlich labil. Wer wohl ohne die Ramones sein Leben lang ein Außenseiter geblieben? John William Cummings, genannt Johnny Ramone, Gitarrist. Baseball-Fan und amerikanischer Patriot. Der Organisator der Band. Hält mit seinem militärischen Drill die Band zusammen, vor allem auf Tour. Hasst Zeitverschwendung, betrachtet die Musik als Job und nimmt nie seine Gitarre mit nach Hause. Douglas Glenn Colvin, genannt Didi Ramone, Bassist. Kreativer Kopf und schizophrener Drogenliebhaber. Das Idol von Sid Vicious. Schreibt die meisten Songs für die Ramones und ist fürs Einzählen zuständig. Immer an der Grenze zwischen Genie und Wahnsinn. Und oft darüber hinaus. Thomas Erdehi, genannt Tommy Ramone, Schlagzeuger. Wollte eigentlich der Bandmanager werden. Aber weil sich kein anderer Schlagzeuger findet, wird es einfach Tommy. Was für Freaks! Freaks? Klar, Rebellen, Außenseiter, Freaks, nenn sie wie du willst. Die sind stolz drauf. Endlich mal eine Band für Typen wie uns. Aber was ist eigentlich mit Marky Ramone? Marky Ramone? Wer soll denn das sein? Okay, mein Fehler. Marky stößt erst 1978 zur Band. And I was always friends with Didi. Ich war schon länger mit Didi befreundet. Als Tommy dann nicht mehr touren wollte, haben sie mich gefragt, ob ich einsteigen will. So einfach war das. Wo kommen die denn eigentlich her? Aus Forest Hill, Queens. Sind die super, oder was? Vor allem treten die der verdammten scheiß Rockmusik mal so richtig in den Arsch. Okay, einen Arschtritt hatte die Rockmusik 1974 auf jeden Fall nötig. In den 60ern war Rockmusik Jugend, Rebellion und Sex aufregend und ein bisschen gefährlich. Aber 1974? Es gibt doch sonst nur noch Bombast und Pathos. Wer braucht schon minutenlange Schlagzeug-Soli? Wenn ich nur an diese selbstherrlichen Stadionbands denke. Sticks, Kansas, Johnny oder Emerson, Lake und Palmer. Das ist doch nur aufgeblasener Muckerkram. Rockmusik, die unbedingt Kunst sein will. Voll zum Kotzen. Wie soll sich denn diesen Scheiß anhören? Aber es gibt doch auch andere Sachen. Klar, Disco. Rock the boat, don't rock the boat, baby. Geh weg mit dem Mist. Das können sich die aufgetakelten Idioten im Studio 54 anhören. Aber zum Glück gibt es jetzt die Ramones. Und das CBGBs. Das ist Shithole. Ja, yeah, Shithole. Das CBGBs war ein Dreckloch. Made out of wood. There were no doors in the bathroom. Es gab keine Tür auf der Toilette und die Klos waren immer verstopft. Es war nur ein Loch in der Wand, wo diese neue Musik Punkrock gespielt wurde. Und die Leute herausfinden konnten, was es damit auf sich hat. Denn es gab ja nicht viele Läden, wo man spielen konnte. Laut Marky Ramone ist das CBGB sein Dreckloch. Und es ist die Geburtsstätte des amerikanischen Punk. Mit Bands wie Television, Blondie oder den Talking Heads. Und eben den Ramones. In den Jahren 1974 und 75 spielen sie über 70 Gigs im CBGBs. Wie oft habt ihr die eigentlich schon hier gesehen? Keine Ahnung, ziemlich oft. Die hören hier sozusagen zum Inventar. Wird das nicht langweilig? Langweilig, spinnst du? Spürst du das nicht? Das hier wird die Welt verändern. Okay, this is it. Für mich war klar, okay, das ist es. Das wird abgehen wie eine Rakete. Dafür gebe ich die Malerei auf. Ich war mir sicher, die Band wird groß rauskommen und ich kann mit ihnen auf Tour gehen. Also habe ich mir gedacht, dass ich 5 Jahre bei der Band bleibe. Aus geplanten 5 Jahren werden 22. Der New Yorker Künstler Arturo Vega wird ein wichtiger Teil der Ramones-Familie. Arturo findet seine Berufung als Lichttechniker der Ramones und ist bei fast allen Konzerten dabei. Außerdem ist er der Erfinder des berühmten Bandlogos. Das runde Siegel, der Adler in der Mitte, in der rechten Klaue einen Apfelzweig, in der linken einen Baseballschläger und die Namen der Bandmitglieder im Kreis außenrum. Wow, Ich fand, der Adler passte einfach perfekt zur Band. Für mich waren die Ramones die ultimative amerikanische Jugendband. Sie hatten die Power, das Rebellische, die Energie und irgendwie auch die Unschuld der Vereinigten Staaten. Das hat wirklich sehr gut funktioniert. Das mit dem Logo ist so passiert. Wir sind in Washington rumgelaufen und haben Fotos gemacht. Natürlich sind wir auch zum Weißen Haus. Dort habe ich das Siegel des Präsidenten gesehen. Und ich habe nur gedacht, das ist perfekt. In Sachen Bandlogo haben sie sich vom amerikanischen Präsidenten beeinflussen lassen. Für ihre Songs holen sie sich Inspiration bei allem, was die Trivialkultur der 70er zu bieten hat. Vor allem bei Comics und Horrorfilmen. Pinhead actually comes from Freaks, which was Todd Browning's. Pinhead stammt aus Freaks, dem berühmten letzten Film von Todd Browning. Da gibt es diese Schlussszene, in der alle die Mutationen und Missgeburten von den Menschen akzeptiert werden und das mit einer Party und den Worten Gubbe Gabbe feiern. Daraus haben wir Gabba Gabba gemacht, denn auch wir sind Freaks und feiern das mit unseren Fans. Wir halten zusammen und erleben diesen ganzen Mist gemeinsam. In a sense saying that we're all one and we're all together in this mess. Ihre Vorliebe für Horrorfilme teilen die Ramones mit einem mittlerweile prominenten Fan, Jörg Buttgereit, Ikone des deutschen Horrorfilms. Also damals fand ich die Ramones besonders beeindruckend, weil die so schnell waren, so schnell gespielt haben. Aber heute ist einfach die Konsequenz, mit der die da ihren Stiefel durchgezogen haben, beeindruckend. Mir erscheinen die jetzt so im Nachhinein eigentlich eher wie so eine dieses Konzept, was sich ein Künstler wie Andy Warhol oder so hätte ausdenken können für eine Garagenband. Also, das hat mich beeindruckt. Und der Unterschied zu Deep Purple oder Led Zeppelin, die zu der Zeit ja noch recht groß waren, war schon immens. Mit Rockdinosauriern wie Led Zeppelin und Deep Purple haben die Ramones allerdings wenig am Hut. Die Ramones sind anders. Schnell, kurz und laut. Keine Soli, keine Schnörkel, kein Bombast. Nur Hooks und pure Energie. Blitzkrieg eben. Aber natürlich haben auch sie musikalische Vorbilder. Die stehen auf jeden Fall alle auf die Stooges. Du weißt schon, Iggy Pop. Und ganz klar, die New York Dolls. Diese durchgeknallten Transen? Das ist doch mehr Travestie-Show als alles andere. Quatsch, das ist Glamrock, Mann. Die haben auf jeden Fall die ganze New Yorker Szene stark beeinflusst. Genauso wie MC5 oder Black Sabbath. Hey, und die Bay City Rollers. Was? Dieser Teenager-Scheiß? Na klar, Didi ist doch ein Riesenfan. Er hat sogar eine signierte Biografie. Joey steht außerdem voll auf die ganzen Girlgroups aus den 60ern. Diesen Phil Spector-Kram wie die Ronettes. Und irgendwie auch der sogenannte Bubblegum-Pop. Was? Ja, Bands wie Ohio Express oder 1910 Fruit Gum Company. Völlig grenzdebil, aber genau das sind die Ramones ja auch manchmal. Aber mit Absicht und Ironie. The Ramones wrote Invented Punk. Not because they knew how. Die Ramones haben den Punk erfunden, nicht weil sie einen Plan hatten, sondern weil sie gar nicht anders konnten. Sie haben gedacht, sie wären eine Popband. Wie die Beach Boys oder die Bay City Rollers. Das haben sie aber nicht geschafft, weil sie einfach nicht aufhören konnten, sie selbst zu sein. What the fuck is this? Damn it! Oh man! Jesus Christ! Die Ramones sind sie selbst und darüber singen sie auch. The message, the anarchy, if you want to call it that, of the first lyrics is more of a manifest of rebellion. Die frühen Texte waren ein Manifest der Rebellion. Es war nicht wirklich Anarchie, sondern eher die ewige Geschichte vom jungen Mann, der ein Rebell sein möchte. Die Texte der ersten 8 Songs waren alle Verneinungen. Ich will nicht mit dir gehen, ich will nicht in den Keller gehen, ich will nicht gezähmt werden. Es war immer, ich will nicht, ich will nicht. Irgendwann hat Didi gesagt, wir sollten mal einen positiven Song schreiben. Und dann hat er Now I Wanna Sniff Some Glue geschrieben. Das war dann seine Auffassung von einem positiven Song. Texte über Kleberschnüffeln, Kettensägenmassaker, stupide Nazisoldaten, das Leben als Strichjunge oder wie gerne man nervige Kinder mit dem Baseballschläger verprügeln würde. Kurzum, die schräge, schwarzhumorige Welt der Ramones-Songs spiegelt den Alltag der amerikanischen Jugend wider. Verpackt in geradlinigem, total komprimiertem Hochgeschwindigkeitsrock. Und dazu erinnert sich Tommy Ramone. Vor uns gab es Bands, die auch nicht spielen konnten. Aber wir hatten verstanden, dass das nicht wichtig war. Und es wurde allen klar, die uns sahen. Punkrock und die ganze alternative, moderne Rockmusik wurden dadurch angestoßen. Überall, wo wir auftraten, verstanden die Leute es und sagten sich, wow, das können wir auch. Das ist, was wir losgetreten haben, die Musik des ausgehenden 20. Jahrhunderts. That's what we start. The music of the last part of the 20th century. As I am going to play a song by the Ramones. Your standard mouth and your standard speaker. Now back, back. Die erste Ramones-Platte, wenn man so will, ist die Mutter aller Punk-Platten. In der Essenz, in ihrer Reduziertheit, in ihrem auf den Punkt kommen, ganz kurze, schnelle Songs, kein langsamer Song, kein Song über 3 Minuten, ist die erste Ramones-Platte ein Fels sozusagen in der Brandung und gleichzeitig so flüssig. Und es war eine Punk-Platte, aber im Geiste der Beach Boys, des Pop der 60er Jahre in den USA, und war als solches ein Schlag. Ein Schlag, der dann noch lange nachhallen sollte. Und es gibt, glaube ich, keine Punkband bis heute, die den Ramones nichts zu verdanken hätte. Es gibt aber auch seitdem keine Punkplatte, die so großartig war. Radiolegende Klaus Walter bringt es auf den Punkt. Wie die Ramones. Das Debütalbum Ramones erscheint im April 1976 und ist eines der bedeutendsten Alben der Rockgeschichte. Aufgenommen in 17 Tagen für $6,400. Weder Zeit noch Geld verschwenden, ganz nach Johnny Ramones Credo. Und erst das Cover. Die 4 vor einer Mauer, alle im offiziellen Ramones-Outfit. Wenn ein Bild die Ästhetik der Ramones auf den Punkt bringt, dann ist es dieses. Juli 1976. Club Dingwalls, London. Hey, Schlauberger. Nee, ihr hier? Was macht denn ihr hier? Blöde Frage. Was wohl? Wir wollen uns die Ramones angucken. Ihr zweiter Auftritt in England. Da will man auch dabei sein. Nicht nur ihr. Ist das da hinten nicht Johnny Rotten von den Sex Pistols? Sex Pistols? Diese neue Krawallband. Die werden nie so groß wie die Ramones sein. Wir werden sehen. Und da hinten an der Bar, das ist doch Joe Strummer von The Clash und Captain Sensible von The Damned. Mann, du kennst dich ja aus. Die Bands sind doch alle noch ganz neu. Die kennt doch noch keiner. Wart's mal ab. Als wir am 4. Juli 1976 nach England kamen, spielten wir 3 Shows im Roundhouse. Und bei den Soundchecks tauchten all diese Kids auf, die uns erzählten, wie sehr sie Stücke wie Blitzkrieg Bob beeinflusst hätten und dass sie nun eigene Bands gründen würden. Das haben sie getan. Als wir ein Jahr später zurückkamen, war die Szene in voller Blüte. Es war großartig. It was in full bloom, let's say. But it was fucking great. Ist das laut? Stark, oder? Mann, die kennen hier echt nichts. Was für ein Pogo! Und diese Spuckerei! Alle rotzen sich an! Echt ekelhaft! Das ist eben Punk! Naja, zumindest was die Engländer darunter verstehen. Die Ramones spucken nicht, die hassen das. Die wollen ja auch nicht wirklich provozieren. Es war diese englische Sensationsgier mit den Nazi-Aufnähern und dem Nieder mit dem Establishment. Fickt das System und fickt euch selbst, dieser ganze Scheiß. Das haben die Radios nicht gespielt, aber es waren nur die Engländer, die diese Sensationsmache betrieben haben. Allen voran natürlich die Sex Pistols und ihr Manager Malcolm McLaren. Und natürlich wurde da der ganze Punkrock mit reingezogen. Die Ramones können sich durchaus benehmen. Für die Öffentlichkeit, für die Musikindustrie und für die Medien sind sie trotzdem Punk. Und damit Provokation, Obszönität, Gewalt und Drogen. Damit wollen die amerikanischen Radiosender nichts zu tun haben. Und das bedeutet für die Ramones kein Airplay, kein Hit, keine Plattenverkäufe. Wir haben insgesamt etwa 5,5 Millionen Platten verkauft. Wir haben eine goldene Schallplatte in den USA bekommen und 5 weltweit. Wir verkaufen jetzt mehr als jemals zuvor. Als wir angefangen haben, haben wir so gut wie gar nichts verkauft. 5,5 Millionen Platten in 22 Jahren? Nicht wirklich viel. Wie kann eine Band, die so wenig Platten verkauft hat, so eine Bedeutung bekommen? Also das ist ja oft so, dass Bands, die nicht ganz so erfolgreich sind, zu der Zeit, zu der sie irgendwie auf der Höhe ihrer Zeit sind, dass die im Nachhinein immer so ein bisschen verehrt werden. Und dadurch, dass die jetzt fast alle auch schon verstorben sind, können die natürlich auch nicht mehr falsch machen. Bei den Ramones ist es ähnlich. Die sind damals auch ein bisschen verlacht worden, glaube ich, immer und stehen jetzt einfach für ja, so ein unschuldiges Bild von so einer Band, die einfach das so ehrlich meinte. Dieser richtige, grandiose Durchbruch, den jetzt die Sex Pistols hatten, auch kommerziell und so, der war bei denen ja nie so da, glaube ich, ne? Dezember 1977. Rainbow Theater, London. War das ein klasse Konzert, oder? Wahnsinn! Und unfassbar laut! Ich habe immer noch ein Fiepen im Ohr. Nur ein bisschen kurz, findet ihr nicht? Knappe 60 Minuten. Was willst du? Früher im CBGBs waren es nur 20 Minuten. Außerdem haben die heute 28 Songs gespielt. Nur fast ohne Ansagen, alles in einem durch. Bei dem Energiepegel hält man das doch gar nicht länger aus. Sag bloß, du hast noch Luft. Naja, nicht wirklich. Wer war denn der komische Typ mit dem Gabba-Gabba-Hey-Schild? Der? Der kommt jedes Mal bei dem Song Pinhead auf die Bühne. Ein Roadie oder so, ist ein Running Gag. Hast du nicht den Film Freaks gesehen? Ja, doch. Mann, sehen Johnny und Didi nicht einfach unglaublich cool aus auf der Bühne? Dass die überhaupt spielen können, so tief wie die ihre Gitarren hängen haben. Die Ramones können einfach alles. Das solltest du inzwischen wissen. Schon klar. Ich muss mal los, hab noch einen Termin mit den Roadies. Backstage. Oh, Glückspilz. Ist mir die Band, wenn du sie siehst. Schon mal frohes neues Jahr. Das Konzert im Rainbow Theater 1977 schreibt Rockgeschichte. Festgehalten auf dem Ramones Live-Album It's Alive. Den Titel haben die Ramones mal wieder von einem Horrorfilm abgeschaut. It's alive! It's alive! Why are you so anxious to be the one to tell it? It's alive! Es ist eine von den Platten, die Fans mit glänzenden Augen und voller Ehrfurcht auf den Plattenteller legen. Eine Platte, die nicht nur Breiti von den Toten Hosen im Schrank hat. Sie haben Maßstäbe dadurch gesetzt, dass sie ihre ohnehin kurzen Lieder in einem Weg hintereinander gespielt haben, ohne Rumgelaber, ohne lange Ansagen. Einfach 1, 2, 3, 4 und dann ging's weiter. Also die Platte, die hat wirklich Generationen von Bands beeinflusst. Naja, die Legende hat allerdings einen Makel. Gitarre, Bass und Gesang dieses sogenannten Live-Albums wurden nachträglich im Studio aufgenommen. Trotzdem ist It's Alive wahrscheinlich die Platte, die einem Ramones-Konzert am nächsten kommt, es aber niemals ersetzen kann. Wer die Ramones wirklich verstehen will, der muss sie live erlebt haben. The essence of it, the most powerful manifestation of that was the live show. Die Essenz, das mächtigste Erlebnis war die Live-Show. Wenn du die Ramones live gesehen hast, dann wusstest du, hier passiert gerade etwas. Es war eine wortlose Botschaft. Es hatte etwas Animalisches, Schamanistisches. In the presence of some kind of ritual, some kind of transformation. You were being bombarded with all this energy. Du warst bei einer Art Ritual dabei, einer Transformation. Du wurdest mit dieser ganzen Energie und der Attitüde bombardiert. Jeder wollte sie live sehen und jeder, der sie gesehen hat, hat das Konzert völlig aufgeputscht und als Fan verlassen. Also, die Fans beneiden euch um euren Job. Aber sagt mal, wie wird man eigentlich Roadie bei den Ramones? Wie das Leben halt so spielt. Ihr seid quasi nonstop auf Tour. Ist das nicht das totale Chaos? Chaos? Nee. Wir spielen über 100 Konzerte im Jahr. Das muss flutschen, verstehst du? Schlampereien können wir uns gar nicht leisten bei dem Tourplan. Außerdem, wenn du Scheiße baust, dann hast du ein Problem mit Johnny. Und mit Johnny wirst du kein Problem haben, glaub mir. Nonstop World Tour steht auf den T-Shirts der Crewmitglieder. Und das zu Recht. Über 100 Konzerte im Jahr, 20 Jahre lang. Am Ende ihrer Karriere haben die Ramones genau 2263 Konzerte gespielt. Vielleicht auch ein paar mehr. Zur Hälfte ist ihre Non-Stop-World-Tour Überzeugung. Und zur Hälfte Notwendigkeit. Weil die Ramones keine Platten verkaufen, sind sie auf die Einnahmen aus den Konzerten angewiesen. Eine weitere Einnahmequelle, die mit den Jahren auch immer lukrativer wird, sind die T-Shirts mit dem Logo von Arturo Vega. Ich kannte mich mit Siebdruck aus und habe gedacht, warum machen wir nicht ein paar T-Shirts? Vielleicht verkaufen wir die. Heutzutage würde jeder sagen, klar, natürlich. Aber damals hast du bei einem Konzert kein T-Shirt gekauft. Wenn du die Rolling Stones im Madison Square Garden gesehen hast, gab es vielleicht T-Shirts zu kaufen, aber sonst nicht. Es gab nicht dieses monströse Merchandising wie heute. Ich habe etwa 50 T-Shirts auf die Tour mitgenommen und dachte, wir verkaufen vielleicht so 15 Stück am Abend. Sie sind alle am ersten Abend weggegangen. Die T-Shirts sind eine besondere Erfolgsgeschichte der Ramones. Für die Fans sind die T-Shirts so etwas wie eine Mitgliedskarte für den besten Club der Welt. Auch für Daniel Ray, der mit seiner Band The Shrapnel häufig als Vorband für die Ramones unterwegs ist und später drei ihrer Alben produzieren wird. If you'd see another person with a Ramones shirt on, it was just sort of like... Wenn du jemanden mit einem Ramones-T-Shirt trafst, hast du ihn gegrüßt und Hi gesagt und du wusstest, dass das ein cooler Typ war. Ramones-Fans waren alle ein bisschen durchgeknallt und das haben sie gefeiert. Es waren meistens Außenseiter, die sich selbst als Cretins bezeichneten. Während es der Kiss-Army um Stadionrock und teures Merchandising ging, war es bei den Ramones eher, ich habe ein T-Shirt, schwarze Jeans, Sneakers, also fick dich. Stadium Rock. I got black jeans on and sneakers, fuck you, you know. Was muss denn in einem Ramones Backstage-Raum vorhanden sein? Das Übliche. Wasser, Bier, Handtücher, Obst. Vor allem Schokoladenmilch. Ohne die geht's nicht. Und Käsepizzas. Ganz wichtig. 1,5 Stunden vor dem Gig muss eine Pizza da sein, sonst gibt's Stunk. Aha. Wo hab ich denn nur mein Bier hingestellt? Bier. Danke. Ach, Mann, schmeckt das scheiße. Was ist denn das? Hey, was ist? Ich würde sagen, die Band hat dir ins Bier gepisst. Da hätte ich ja selbst drauf kommen können, dass an diesen ganzen Geschichten was dran ist. Things sure have changed since we got kicked out of high school. Oh, where are you going? Going to Mr. McGree's class. Oh, well, I'm happy to see that some students still are interested in their studies. Hey, we're not students, we're the Ramones. Ramones? You're responsible for making that horrible rock and roll music. You've turned the whole school against me. Die Ramones erobern die Leinwand als Gaststars in Rock'n'Roll High School, einer Mischung aus Musikfilm und Highschool-Klamotte, produziert von B-Movie-König Roger Corman. Wir sind keine Schüler, wir sind die Ramones. Die Ramones? Sie sind verantwortlich für diese grauenvolle Rock'n'Roll-Musik? Sie haben die ganze Schule gegen mich aufgewiegelt. Wir haben das gemacht, weil wir Filme lieben. Und wir haben den Produzenten Roger Corman bewundert, der all diese 50er-Jahre-Science-Fiction-Filme gemacht hat. Außerdem war Regisseur Alan Arkush ein großer Fan von uns. Wir haben einen Anruf bekommen und weil wir sowieso nach L.A. mussten, haben wir mitgemacht. Wir haben 6 Wochen in L.A. abgehangen und den Film gedreht. Hey guys, you know, people say that your music is loud and destructive and lethal to mice, but I think you're the Beethovens of our time. That was a good one, Mr. McGree. Okay, kein Meisterwerk der Filmkunst, aber insgeheim der offizielle Ramones Spielfilm. Und welche Band hat schon einen eigenen Spielfilm, der sie vorbehaltlos abfeiert? Hey Jungs, ihr wisst ja, viele Leute sagen, eure Musik sei laut und destruktiv und schädlich für Mäuse, aber ich halte euch für die Beethovens unserer Epoche. Das war ein echt starker Spruch, McGree. Die Ramones haben inzwischen 4 Alben veröffentlicht. Nach dem Debüt kamen Leave Home und Rocket to Russia, beides unbestritten Highlights im Ramones-Katalog. aber immer noch kein Hit. Da helfen auch keine akustischen Gitarren auf dem vierten Studioalbum Road to Ruin. Auch ein anderer Versuch, einen Hit zu bekommen, schlägt fehl. Auf Bitten von Joey schreibt Bruce Springsteen den Song Hungry Heart für die Ramones. Doch auf Anraten seines Managers bringt Springsteen den Song dann doch lieber selbst raus. Aber die Ramones gehen das Projekt Hit jetzt entschlossen an. Ihr fünftes Album, End of the Century, nehmen sie mit der Produzentenlegende Phil Spector auf. Dem Mann, der in den 60er Jahren mit Girlgroups wie den Ronettes oder den Crystals Chart-Hits am Fließband produziert hat. Doch die Aufnahmen gestalten sich schwierig. Okay, Johnny, spiel den Akkord nochmal. Okay, Phil. Okay, so? Nein, nein, nein, fuck nein! Shit, fuck nochmal! Spiel den verdammten Akkord nochmal! Ich hab den Scheiß-Akkord jetzt schon so oft gespielt. Reicht's nicht mal langsam? Fuck nein! Spiel ihn nochmal! Jetzt okay? Schon's okay. Mann, Joey, verdammt. Fuck, das war's auch nicht. Shit, fuck! Nochmal! Was soll die Scheiße? Ich hab keinen Bock mehr. Ich brauch eine Pause. Soll Didi doch erstmal seine Bassparts machen? Geht grad nicht. Didi hat sich mal wieder eine Überdosis verpasst. Maki hat ihn ins Krankenhaus gefahren. Ich glaube, sie pumpen ihm gerade den Magen aus. Vielleicht sollte ich das auch machen. Also kannst du egal! Verdammt nochmal, Johnny! Bleib sitzen und spiel diesen verdammten Akkord nochmal! Spiel ihn nochmal! Kannst mich! Spiel diesen verfluchten Akkord, Johnny! No, there's no guns pointed. They were just in the holsters. Niemand wurde mit einer Waffe bedroht. Phils Pistole ist im Halfter geblieben. Er hat uns nie mit seiner Waffe bedroht, das ist total übertrieben. Phil hat nur einen bestimmten Gitarrensound gesucht für den Anfang von Rock'n'Roll High School und ihn einfach nicht gefunden. Und weil man mit Phil Spector nicht diskutiert, hat Johnny gesagt, okay, ich spiele den Akkord nochmal. Und so ging das dann wieder und wieder. Beim 100. Mal hat es dann geklappt. John hat gedacht, das ist was Persönliches, aber das war es nicht. Phil war einfach ein Perfektionist. Wir waren es gewohnt, sehr schnell zu arbeiten. Phil arbeitete sehr langsam. We're not going to tell Phil Spector. Man sagt Phil Spector nicht, wie er zu produzieren hat. So, you know, John wasn't used to eating shit like that. Ihr Album End of the Century ist vielleicht der Höhepunkt der musikalischen Revierkämpfe, die Anfang der 80er bei den Ramones ausgetragen werden. Joey möchte Popsongs und einen Hit. Johnny will die Band genau so bewahren, wie sie früher war. Hart, schnell und geradeaus. Die Spannungen zwischen den beiden ohnehin sehr unterschiedlichen Bandmitgliedern verschärfen sich. Der Gipfel ist dann eine Geschichte, die sich keine TV-Schmonzette besser hätte ausdenken können. Was bisher geschah. Joey Ramone, Sänger der Rockband Ramones, hat sich mit seiner großen Liebe Linda verlobt. Doch diese Liebe hat keine Zukunft. Linda beginnt hinter Joeys Rücken eine Affäre mit Johnny, dem Gitarristen der Ramones. Schließlich verlässt Linda Joey. Die folgende Auseinandersetzung mit Johnny endet für Joey im Krankenhaus. Doch schlimmer als das Blutgerinnsel im Kopf ist für Joey das gebrochene Herz. Wenig später heiraten Johnny und Linda. Joey dagegen wird sich bis zum Ende seines Lebens nicht mehr verloben. Joey rächt sich mit dem Song The KKK Took My Baby Away. Auch wenn er den Song angeblich schon Jahre zuvor geschrieben hat, sind die Fronten nun verhärtet. Joey und Johnny werden bis zum Ende der Ramones kaum noch ein Wort wechseln. In den 70ern haben die Ramones den Punk erfunden und auch ohne Hits eine weltweite Fangemeinde aufgebaut. In den 80ern tun sie sich dagegen eher schwer. Die Versuche, mit pop-orientierten Platten einen kommerziellen Erfolg zu landen, gescheitert. Stattdessen kehren die Ramones zum Sound ihrer Anfangstage zurück, erreichen aber nicht mehr ihr altes Niveau. 1983 fliegt Marky wegen seines Alkoholproblems raus. Für ihn kommt dann Richie Ramone ans Schlagzeug. 4 Jahre später allerdings kommt Marky, inzwischen trocken, wieder zurück. 1989, wieder 2 Jahre später, verlässt Didi die Band, um eine Karriere als Rapper zu starten. Ohne großen Erfolg. Doch er schreibt auch weiterhin Songs für die Ramones. Den Bass spielt jetzt der junge CJ Ramone. Joey und Johnny sprechen nach wie vor kein Wort miteinander, aber sie machen weiter. An einem Punkt, wo andere Bands auseinanderbrechen, halten die Ramones durch. Fickt euch, jetzt erst recht. Zu hart zum Sterben. Wenn auch nur noch als Zweckgemeinschaft auf Autopilot, die nur noch existiert, weil niemand aus der Band aufgeben will. Ende der 80er scheinen die Ramones also am Ende. An ein Revival ist gar nicht zu denken. Doch dann kommen die 90er und die Grunge-Welle spült Punk und alternative Rockmusik an die Oberfläche des Musikbusiness. Bands wie Nirvana, Green Day oder The Offspring gehen steil. Und die Ramones sind mit einem Schlag wieder brandaktuell. 4. August 1996. Lollapalooza Festival, Irvine, Kalifornien. Wann sind die Ramones denn endlich dran? Keine Ahnung. Ich glaube schon in einer halben Stunde. Ah, da kommt der Biernachschub. Jungs, ihr werdet es nicht glauben. Ich habe beim Bierholen durch den Zaun in den Backstage-Bereich geguckt. James Hetfield stand da rum. Ja? James Hetfield von Metallica, du Depp. Also, der stand da rum und hatte was an? Na? Ein Ramones-T-Shirt! Den Sound der Ramones fand ich immer schon sehr cool. Ich glaube, sie wollten nie Punks genannt werden. Sie waren einfach eine Rock'n'Roll-Band. Sie waren die moderne Version des Rock'n'Roll der 50er Jahre. Sie wollten die Welt auf ihre Weise erobern. Das hat mich total angezogen. Ist doch nichts Besonderes. Bestimmt die Hälfte der Bands hier auf dem Lollapalooza hat sich doch von den Ramones beeinflussen lassen. Nicht nur die. Sonic Youth, Pearl Jam, Soundgarden, Green Day. Alle haben sich als Ramones-Fans geoutet. Habt ihr die Ramones im März in Argentinien gesehen? Klar, Mann. Das war der Hammer. 50.000 Leute im River Plate Stadium. Kannst du dir das vorstellen? 50.000 Leute? Die Fans in Argentinien gehen vielleicht ab. Die vergöttern die Ramones. Ja, der totale Wahnsinn. Klar, beeindruckend. Aber mehr Platten haben die Ramones in den letzten Jahren trotzdem nicht verkauft. Stimmt, aber dafür haben sie geile Konzerte gespielt. Das können sie eben einfach am besten. Und allzu lange werden sie das ja auch nicht mehr machen. 2 Tage nach ihrem Auftritt beim Lollapalooza Festival spielen die Ramones ihr letztes Konzert in L.A. und lösen sich danach offiziell auf. Okay, andere Bands haben 20 Millionen Dollar gemacht, wir nur 5. Aber genug ist genug. An einem bestimmten Punkt haben wir erkannt, wichtiger als der finanzielle Erfolg ist das musikalische Vermächtnis, das wir hinterlassen. Das Vermächtnis der Ramones? Eine ganze Generation von Rockbands, die sich auf ihre Musik berufen. Nicht ohne Grund gibt es jede Menge Tribute-Alben, wo andere Bands Ramones-Songs covern. 1998 erscheint zum Beispiel das Tribute-Album Blitzkrieg Over You. Mit dabei die Ärzte. Und Motorhead. Deren Sänger Lemmy mag ja nicht viele andere Bands, aber die Ramones schon. And they were fucking excellent, you know. I mean, they were like Motorhead a lot. Die waren einfach geil und hatten viel mit Motorhead gemeinsam. Eben dieses Bum, Bum, Bum auf die Fresse hauen und ganz schnell abhauen. Außerdem hatte Joey ein gutes Gespür dafür, was einen richtigen Rock'n'Roll-Song ausmacht. Wenn du dir ihre Platten anhörst, dann klingen die wie von 1958. Mit vielen Surf-Einflüssen und richtig fröhlichen Songs. Spätestens 2003 dann der Adelschlag mit dem Tribute-Album We Are a Happy Family. Bands wie Red Hot Chili Peppers, Metallica, U2, Kiss, Marilyn Manson oder Green Day spielen zu Ehren der Ramones. Better late than never, you know. We had a large following. Besser spät als nie. Wir hatten immer eine große Fangemeinde und waren kein One-Hit-Wonder. Wir konnten jahrelang touren und mussten uns nicht auflösen, weil kein Mensch zu unseren Konzerten gekommen ist. Es gibt viele One-Hit-Wonder, die Millionen Platten verkauft haben, aber das bedeutet nicht, dass sie bestehen. Mai 2011, Berlin-Mitte. Hallo, mein Name ist Flo Heiler. Ich bin der Gründer des weltweit ersten Ramones-Museums, das seit 2005 in Berlin existiert. Ein Ramones-Museum? Ja, auch sowas gibt es. Der Kult um die Ramones hat hier seinen Tempel. Wer also gedacht hat, nur Elvis, die Beatles und die Stones haben ihr eigenes Museum, hat falsch gedacht. Das Ramones-Museum ist ein lustiges Obskuritätenkabinett mit mehr als 500 Exponaten aus den aktiven Jahren der Ramones zwischen 1974 und 1996. Darunter so tolle Dinge wie die Bühnenjeans von Johnny Ramone oder den Turnschuhen von Marky Ramone, Schlagzeugstöcken, unveröffentlichten Fotos, T-Shirts ohne Ende. Das hört sich ja nach echten Fanreliquien an. Was für Leute kommen denn hier hin und gucken sich das alles an? Also es ist tatsächlich so, dass quer durch die Bank alle Leute ins Ramones-Museum gehen. Ob das neulich war jemand hier, der Pressesprecher der Commerzbank, der genauso Ramones liebt wie zum Beispiel die 52-jährigen Engländer, die 1978 als 16-Jährige das erste Mal gemeinsam auf dem Ramones-Konzert waren. Oder halt die 12-Jährigen, die die Band kennen, weil ihr Vater sie gehört hat. Was macht deiner Meinung nach denn die Faszination an den Ramones aus, dass so verschiedene Leute in deinen Laden kommen? Ich weiß nicht genau, warum das so quer durch die Bank geliebt und akzeptiert wird, aber wir kriegen tatsächlich genau diesen Querschnitt. Also es kommen alle Altersgruppen, alle Bevölkerungsschichten und Leute aus aller Herren Länder, was ich wirklich faszinierend finde. Diese Band hat es geschafft, weltweit so viele Fans zu generieren wie wahrscheinlich niemand anders, außer den Rolling Stones vielleicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Ramones irgendwann an Kultstatus verlieren. Im Gegenteil, sie werden wahrscheinlich noch kultiger. Was ich glaube, damit zu erklären ist, dass sie halt eine Band sind, die sich halt weder von links noch von rechts haben irgendwie beeinflussen lassen, sondern stoisch ihr Ding durchgezogen haben und dadurch eine Blaupause sind, glaube ich, auch für die Generationen, die dann noch folgen. Das Ende der Ramones 1996 ist wie ihre Musik. Kurz und schnörkellos. Keiner heult, keiner blickt zurück. Johnny verbringt seinen Ruhestand in Los Angeles, wo er Poster und Baseballkarten sammelt und sich mit Nicolas Cage anfreundet. Sein ultraschnelles, hartes Gitarrenspiel hat Generationen von Gitarristen beeinflusst. Aber nach dem Ende der Ramones nimmt er das Instrument kaum noch in die Hand. Joey dagegen nimmt endlich sein Soloalbum auf. Don't worry about me. Don't worry about me heißt es. Die Veröffentlichung 2002 wird er allerdings nicht mehr erleben. Joey stirbt am 15. April 2001 in New York an Krebs. Am 5. Juni 2002 stirbt Didi an einer Überdosis Heroin. 2 Jahre später, am 15. September 2004, erliegt auch Johnny seinem Krebsleiden. Februar 2011. Hollywood Forever Cemetery, Los Angeles. Entschuldigung, sind Sie hier der Friedhofsgärtner? Kennen Sie sich hier aus? Können Sie mir sagen, wo ich das Grab von Didi Ramone finde? Wen? Didi Ramone, Sie wissen schon, der Bassist von den Ramones. Kenn ich nicht. Vielleicht sagt Ihnen sein richtiger Name Douglas Glenn Colvin etwas. Sagt mir nichts. Auf dem Grabstein soll ein Logo drauf sein, wie das Siegel vom Präsidenten. Nur, dass der Adler... Ach, das Grab, meinen Sie? Das ist da drüben... Neben dem Baum da. Danke. Du schon wieder. Ja, das könnte ich auch sagen. Wolltest du dir auch mal Didis Grab ansehen? Klar, was sonst? Hier. Douglas Glenn Colvin, geboren 18. September 1951, gestorben 5. Juni 2002. Didi Ramone. Okay, I gotta go now. Ein schöner Spruch für einen Grabstein. Passt auf jeden Fall zu Didi. Mit dem Tod von Joey, Didi und Johnny kommen die offiziellen Ehrungen. 2002 werden die Ramones in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. Die Laudatio hält Pearl Jam-Sänger Eddie Vedder. Someone asked Johnny Ramone once why the Ramones songs were so short. He said they're actually fairly long songs played very, very quickly. The Ramones played, they obliterated the mystique of what it was to play in a band. I mean, with the knowledge of two bar chords, you could play along with their records. You could look like an outcast and still be cool. That's why I go over to Johnny Ramone's house and do yard work 3 times a week, just to absolve some of the guilt. And a bunch of people do it, like Bono and Edge do the windows. Kirk Hammett, the guitar player from Metallica, he dusts, house cleans, makes French toast. That's a true story. Es kommen weitere Ehrungen. 2003 wird ein Block in Manhattan in Joey Ramone Place umbenannt. Im selben Jahr erscheint der Dokumentarfilm End of the Century. 2004 startet in Australien das Ramones Musical Gabba Gabba Hey. 2005 wird die deutsche Version in Berlin uraufgeführt. Regie führt Jörg Buttgereit. Als der Veranstalter mich gefragt hat, ob ich ein Ramones Musical inszenieren möchte, habe ich natürlich auch gleich gesagt, Igitt, was soll der Scheiß? Ich hasse Musicals. Und da meinte er, ja, ich auch. Die Ramones als Musical. In der Tat eine zunächst erschreckende Vorstellung. Ich erinnere mich, als ich damals eben dieses Angebot hatte, die Regie zu machen, dass es natürlich aus dieser Hardliner-Punkrock Ecke schon eine Menge Bedenken gab, dass man sowas ja nicht machen kann. Und wenn ich dir selbst irgendwie gehört hätte, dass jemand ein Ramones-Musical macht, hätte ich wahrscheinlich auch gedacht, das ist ja schrecklich, ne? Weil es einfach so nach Kommerzialisierung riecht. Doch irgendwie wird den Ramones auch diese Form der Kommerzialisierung nicht übel genommen. Genauso wenig wie die Tatsache, dass man ihre T-Shirts fast überall kaufen kann. Bei Chibo, bei H&M, in jedem Ramschladen der Welt. Den Ruf der Ramones als Punks und Rebellen, als Helden der Subkultur, kann das nicht ruinieren. Also es liegt wahrscheinlich wirklich daran, dass die Ramones so eine Street-Credibility immer noch haben. Ne? Die haben sich ja nicht großartig verändert oder verbogen. Ich glaube, das macht sie so unsterblich. Tja, die Ramones sind unsterblich. Und das ohne je einen Hit gehabt zu haben. Moment mal, das stimmt ja nicht. Wieso? Naja, sie hatten nie einen richtigen Chart-Hit. Aber ein Song wie Blitzkrieg Bob kennt doch fast jeder, oder? Hey ho, let's go. Der Song ist ja wohl im kollektiven Bewusstsein der Menschheit gespeichert. Zigmal in Werbespots und Filmen benutzt. Gefühlte Millionen Mal gecovert. Und mit I Wanna Be Sedated ist es ja wohl genauso. Oder mit Rockaway Beach. Oder China is a Punkrocker. Okay, ihr habt recht. Die Ramones hatten einige Hits. Und eigentlich haben sie doch auch alles erreicht. Kultstatus. Hall of Fame. Sie sind im Rock-Olymp angekommen. Sozusagen durch die Hintertür. Aber mehr als verdient. Die Ramones haben alles erreicht. Wenn auch auf Umwegen. Nur, dass sich Joey, Johnny und Didi nicht mehr darüber freuen können. Die Musikindustrie ist eben einfach immer zu spät dran. Oder die Ramones waren einfach ihrer Zeit voraus. Misunderstood. 1970s hit. The Ramones are here today as one of Rock's most significant and heroic bands. Am 13. Februar 2011 erreicht die posthume Ramones-Verehrung einen vorläufigen Höhepunkt. Bei der 53. Grammy-Verleihung im Staples Center in L.A. erhalten die Ramones den Grammy für ihr Lebenswerk. Es ist die Energie, die Geschwindigkeit. Menschen verändern sich nicht, nur die Technologie. Die Leute haben die gleichen Ängste und Frustrationen wie damals mit ihrem Job, ihren Eltern, der Schule, Sorgen über die Zukunft. Also können sie sich immer noch in den Texten der Ramones wiederfinden. Viele der jungen Ramones-Fans hassen, was sie heute im Radio hören. Also gehen sie zurück in eine andere Zeit, probieren die Musik aus und merken, dass es da einen Unterschied gibt. Die Tragik von den Ramones ist so ein bisschen, dass deren Einfluss, den sie wirklich hatten und bis heute haben, nicht so richtig anerkannt wird und immer irgendwie andere Bands als wichtiger und prägender angesehen werden. Wir wissen aber ganz genau, was wir an denen haben. When you look back in the music history, that time, wenn du dir die Musikgeschichte anschaust, dann sind die Ramones mit das Wichtigste, was die 70er hervorgebracht haben. Es war nicht Styx oder Journey und auch nicht Disco Duck mit Do The Hustle. Es war der Punkrock, der seine Spuren hinterlassen hat. Er hat wirklich alles geprägt, was in den nächsten 20 Jahren nach ihm kam. The most important thing for rock was that movement at the time. And it shaped everything that came after it for 20 years. Die Ramones sind dem Punk entwachsen und sind mittlerweile einfach so ein Kulturgut, was von Leuten jedweder Couleur oder musikalischem Hintergrund irgendwie so abgefeiert wird. The most difficult thing in the art world is to be an originator, is to be the creator of something new. In der Kunst ist es das Schwierigste, überhaupt etwas Neues zu erschaffen. Um das zu erreichen, muss man zunächst mal ein besonderer Mensch sein. Dann kannst du auch ein besonderer Künstler werden. Und das waren die Ramones. Sie waren echt. And that's what the Ramones were. The Ramones were the real thing. Not a happy bunch. Nicht gerade eine fröhliche Truppe oder eine einfache. Im Gegenteil, sie waren sehr kompliziert. Aber sie haben den Weg für tausende neuer Bands bereitet. A force. It was a force. It was a war. It was a tidal wave. Eine Macht. Of sound. A wall of eine sound. Flutwelle. Like eine Wand aus Sound, wie eine marschierende Armee. No, it really was. It was a, es war ein Angriff. It was an onslaught. Ein Angriff. Ein Blitzkrieg. Was meinst du? Ach, nix. Tja, das war's dann wohl. Nicht ganz. Wieso? Was denn noch? One, two, three, four. A-O! Let's go! A-O! Let's go! Von Veit König mit Oliver Kretsch-Mazura, Jonas Beck, Dustin Semmelrogge, Daniel Wiemer, Martin Bross, Jörg Dippe, Robert Delle, Edda Fischer, Andreas Grötzinger, Maximilian Hilbrand, Josef Quartfli, Christian Schramm, Luis Friedemann Thiele, Bruno Vinzen. Die Romains, Tom Ashforth, Paul Greco, Benno Müller vom Hofe, Roman Podeschwa. What they want, I don't know. They all revved up and ready to go. Technische Realisation, Benno Müller vom Hofe und Mechthild Austermann. Regieassistenz, Roman Podeschwa. Regie, Matthias Kapohl. Dramaturgie, Nathalie Challis und Simon Kampans. Ey, oh, let's go. Ey, oh, let's go. Ey, oh. Let's go! A-O! Let's go! Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2011!